Zum 69. Gründungstag der DVRK fanden in Mexiko und Russland Festtreffen, Bücher, Foto, Briefmarken und Kunsthandwerke Ausstellungen der DVRK und in Rumänien und Syrien Freundschaftstreffen statt. Auf den Veranstaltungsplätzen waren die Fotos über die Verdienste von Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un zu sehen. Ihre klassischen Werke, die Bücher, Fotos und Briefmarken über das Juche Korea, das unter dem Banner der Selbsthilfe energisch voranschreitet, sowie die kunstgewerblichen Handwerke, die von schöpferischer Begabung des koreanischen Volkes zeugen, waren zur Schau gestellt. An den Veranstaltungen nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in diesen Ländern teil.